Andacht vom 16.09.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Reinhard, ich möchte erst einen Gedanken teilen, den ich heute früh hatte. Es ist ein Gedanke, der mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Es geht um Säen und Ernten. Die meisten Christen denken da gleich an Geld, denn sie wurden in den Kirchen gelehrt, dass sie zum Beispiel ihren Zehnten geben sollten und dann würden sie ernten. Das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise. Paulus sagt in Galater 6, alles, was ein Mensch sät, wird er ernten. Er spricht da nicht von Geld. Er fügt an, wenn du ihm Fleisch säst, erntest du Zerstörung. Wenn du im Geist säst, wirst du ewiges Leben ernten. Ich bin da, weil mein Vater eine Saat in den Bauch meiner Mutter säte. Sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben. Wie bekommst du ein Stück Fleisch vom Kalb? Der Bulle säte eine Saat in die Kuh. Sie gebar ein Kalb. Schaut mein T-Shirt an, die Baumwolle wurde gesät und geerntet. Wir fragen so oft, warum wir nicht ernten. Schaut, wir säen negative Gedanken von Krankheit, Niederlage, Egoismus, Unsicherheit oder Schwachheit und ernten die Frucht davon. Aber dann geben wir Gott dafür die Schuld. Denkt daran. Ihr werdet ernten, was ihr in eurem Herzen sät. Wenn ihr ein Leben in Gerechtigkeit lebt, indem ihr glaubt, dass Gott gut ist und alles vollbracht ist, dann werdet ihr dieses gute Leben auch ernten. Ich bin mir immer bewusst, dass ich Samen sähe. Ich sähe sehr sorgsam in mein Denken und in mein Herz. Matthäus fragt, gibt es einen Unterschied zwischen einen Gedanken denken und einen Gedanken säen? Antwort von Reinhard. Schauen wir zuerst positive Gedanken an. Das Wort Gottes ist die Saat. Mein Herz ist der Nährboden. Wenn ich über das Wort Gottes nachdenke, pflanze ich die Saat in mein Herz. So kann die Saat keimen und fruchtbar werden. Das Wort Gottes hat keine Kraft, wenn es nicht irgendwo eingepflanzt wird, nämlich in mein Herz. Jetzt schauen wir uns negative Gedanken an. Ein Gedanke kommt in mir auf. Oh nein, ich werde krank, der Covid-Virus hat mich erwischt, ich werde sterben. Ist das schon eine gesäte Saat? Nein, es ist nur eine Saat. Aber wenn ich darüber nachdenke und diese Saat immer wieder denke, wird sie zur Pflanze, die fruchtbar werden wird. Das Pflanzen ist mein aktives Handeln, um eine Saat zur Frucht zu bringen. Lasst uns ebenso über das Handeln reden, zum Beispiel mit Geld. Ich kann mein Geld einfach auf der Bank liegen lassen, dann liegt es dort. Es bringt keine Frucht. Aber wenn ich auf Gott höre und es an die Armen gebe, ist es eine Saat, die Frucht bringen wird. Denkt an Beziehungen. Du bist ärgerlich auf jemanden, das ist noch keine Saat. Aber wenn ich anfange, über diese Person schlecht zu denken oder zu reden, pflanze ich die Saat. Wir haben viele Fragen heute. Eure Fragen sind insgesamt wirklich gut. Einige sind zu privat oder zu speziell. Die beantworten wir nicht. Erste Frage. Manche Menschen haben den Ruf, Intimität mit Gott zu erleben. Andere Menschen nicht, oder? Antwort von Matthäus. Die Wahrheit ist, dass wir alle gerufen sind, eine intime Beziehung mit Jesus zu haben. Das möchte ich betonen. Wir dürfen Jesus nicht aus seinem Umfeld nehmen. Die Liebe Gottes ließ Jesus ans Kreuz gehen. Durch Glauben haben wir alle nun Zugang zum Vater. Es ist ein Ruf an jeden Einzelnen. Gebt euch ihm hin und alles ist gut. Gott ruft nicht ein paar Leute in die Intimität mit ihm. Vielmehr entscheiden sich manche, sich hinzugeben und in diese Intimität zu gehen. Nächste Frage. Ich habe zwei Kinder, ein Mädchen mit 13 Jahren und einen Jungen mit 16 Jahren. Sie beide wollen nicht mehr in die Kirche gehen. Antwort von Reinhard: Ich fühle sehr mit dir mit. Ich bin der Sohn eines Pastors und ich war im Dienst und hatte selbst Kinder. Ich spüre deinen Schmerz und ich spüre den Schmerz deiner Kinder. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Wichtig ist, wie du den Glauben in deiner Familie lebst. Mein Rat ist aber, bitte den Heiligen Geist, dir aufzuzeigen, was Kirche wirklich ist. Du bist empört, weil deine Kinder nicht mehr einmal pro Woche in ein Gebäude gehen wollen, denn in deinem Verständnis ist das die Kirche. Und deine Kinder regen sich auf, weil sie es dort langweilig finden. In meinem Verständnis ist Kirche nicht mehr ein Gebäude, wo man sich trifft. Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich treffen, um Gott die Ehre zu geben. Brauchen die Menschen Gemeinschaft? Ja, sicher. Brauchen die Menschen es, sich in einem Gebäude auf einen Stuhl zu setzen, jemandem zuzuhören und ein paar Lieder zu singen? Nein. Wenn du dich entscheidest, das Leben Jesu in dein Haus zu bringen, werden deine Kinder dieses Leben haben wollen. Also bitte den Heiligen Geist, dir aufzuzeigen, wie die wahre Kirche ist, und bring diese zu dir nach Hause. Das ist der beste Rat, den ich dir geben kann. Nächste Frage. Eine Frage, die viele Leute haben. Ich kenne den neuen Bund jetzt seit einem Jahr, aber ich kann das alles noch nicht erleben. Die Intimität mit Gott, Zeichen oder Wunder und so weiter. Antwort von Matthäus: Das ist, was ich gern den Leuten sage, die den neuen Bund kennengelernt haben, aber noch nicht lange darin leben. Schau, du hast 40 Jahre lang als Sklave gelebt, dann kommt jemand zu dir und gibt dir den Freibrief. Denkst du wirklich, dass du nach 40 Jahren eines Lebens mit immer denselben Gedanken und Taten einfach in Freiheit leben kannst? Du hast ja immer noch diese Sklavenmentalität. Du kennst doch nur die Mentalität eines Sklaven. Im Zusammenhang mit dem alten und neuen Bund müssen wir außerdem wissen, bevor wir Neues aufbauen können, müssen wir das Alte zerstören. Wenn wir in uns das Bild des Gottes im alten Bund haben, müssen wir das zerstören, bevor wir das Bild des guten Gottes im neuen Bund aufbauen können. Das Gleiche gilt für all unsere Lebensbereiche, zum Beispiel Finanzen. Wenn du bisher dachtest, du stehst unter einem Fluch, wenn du nicht deinen Zehnten gibst, etc., etc. Wir müssen die falsche Mentalität überall zerstören und niederreißen, bevor wir die Freiheit erleben können. Dazu möchte ich ein persönliches Zeugnis erzählen. Ich war in einer Gemeinde, bis ich 21 oder 22 Jahre alt war. Ich war dort nicht besonders glücklich. Im Jahr 2013 lernte ich Reinhard kennen. Aber ich brauchte 3 Jahre meines Lebens, um diese grundlegenden Gedanken des alten Bundes loszuwerden, die in mir drin waren. Diese Wurzeln stecken tief in einem drin. Ich arbeitete schon mit Reinhard, aber ich fühlte mich immer noch schmutzig. Bevor ich predigte, betete ich: Gott, ich bin schmutzig, vergib mir, ich habe gesündigt. Bis ich plötzlich verstand, wenn ich in Christus bin, bin ich rein. Ich möchte euch ermuntern, all diese religiösen Denkweisen zu zerstören. Ergänzung von Reinhard: Paulus sagt, wir müssen den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen, nicht den neuen Menschen über den alten. Nächste Frage. Wie kann ich meine Angst vor Leid überwinden? Antwort von Reinhard. Die Angst vor Leid hat mit drei Dingen zu tun. Mit einer Angst vor Gott, mit einem falschen Verständnis vom Teufel und mit einem falschen Verständnis von uns selbst. Erstens, Gott setzt uns nicht in die Wüste und lässt uns Leid erleben. Wenn wir das glauben, erleben wir es auch. Aber wenn wir glauben, dass Gott nur gut ist, können wir die Angst vor Leid loslassen. Zweitens, wir brauchen ein richtiges Verständnis vom Teufel. Er ist besiegt, er hat keine Autorität über dich, er kann dir nichts antun. Drittens, du musst verstehen, wer du in Christus bist, ein geliebtes Kind Gottes, das über die Erde läuft. Aber du hast immer die Freiheit, dich zu entscheiden. Ich denke, dass das meiste Leid, das wir durchmachen, von uns selbst verursacht wurde. Wir denken, es ist der Teufel, aber wir selbst waren die Ursache. Wenn ich weiß, dass Gott gut ist und dass Satan besiegt ist, dann werde ich begreifen, wenn ich dumme Entscheidungen getroffen habe, dass diese mich in Schwierigkeiten gebracht haben. Dann lerne ich daraus und beginne, im Frieden mit Gott zu leben und gute Entscheidungen zu treffen. Und ich werde weniger Leid durchleben. Und wenn ich Leid erlebe, das ich nicht beeinflussen kann, habe ich Freude im Herrn, denn ich weiß, dass er gut ist. So kann ich mit ihm durchgehen. Mit Gott kann ich jede Schwierigkeit nutzen. Eine wirkliche Schwierigkeit ist außerhalb meiner Kontrolle. Das geschieht einfach im Leben. Dann tu, was Paulus sagt. Er sitzt im Gefängnis und singt wunderbare Lobpreislieder für Gott. Nächste Frage. Warum leiden Menschen von Beginn an in ihrem Leben? Antwort von Matthäus. Weil es die Erbsünde gibt. Ich möchte, dass du das verstehst. Es geht nicht darum, dass die Menschen sündigen, sondern sie haben eine sündige Natur geerbt. Diese sündhafte Natur bringen sie in die Welt mit, wenn sie geboren werden. Diese sündhafte Natur ist in der Welt, selbst wenn der Mensch nichts Böses getan hat, ist das Böse da. Zur Zeit Jesu kamen die Leute zu ihm und fragten, warum dieser Mann blind ist. Er antwortete, er ist nicht blind, weil seine Eltern oder er gesündigt haben, sondern die Herrlichkeit Gottes soll sich manifestieren. Das ist die himmlische Perspektive über alle schlimmen Erfahrungen auf der Erde. Da ist immer die Möglichkeit, dass sich Gottes Herrlichkeit manifestieren kann. Ergänzung von Reinhard. Ich biete auf Telegram tägliche Morgenandachten an. Eine der nächsten Serien heißt The Enemies of the Soul, die Feinde der Seele. Dort zeige ich auch auf, warum die Welt so böse ist. Nächste Frage. Die nächste Frage löst viel Mitgefühl in meinem Herzen aus. Und zwar, mein Ehemann ist abhängig von Drogen. Ich kann ihn nicht mehr hören, wenn er mir verspricht, ich höre auf. Und ich muss allein für das Haus sorgen. Antwort von Reinhard. Ich hatte Leute im Haus, die von Drogen abhängig waren. Mein eigener Sohn war drogenabhängig und starb fast daran. Hier ist die Wahrheit. Nicht einmal Gott kann dich von dem freisetzen, was du liebst. Wenn dein Mann sagt, er hört auf mit Drogen, aber er tut es nicht, was geschieht mit deinem Herzen? Die Bibel sagt, enttäuschte Hoffnung macht das Herz krank. Dein Herz ist total krank, denn dein Mann hat dir etwas versprochen und es nie gehalten. Die Bibel sagt, die Frucht der Buße muss auch sichtbar werden. Dein Mann sagte oft, er wolle von den Drogen frei werden, doch das ist nicht die ganze Wahrheit, denn er will auch nicht die Konsequenzen des Entzugs durchleben. Er liebt die kurze Frucht des Glücklichseins durch die Drogen. Er sagt, ich will wirklich aufhören. Doch tief im Herzen will er dabei bleiben. Und Drogenabhängige übernehmen nicht die Verantwortung für sich, bis sie nicht ganz klar erkennen, dass ihre Sünde alles zerstört. Sie müssen sich klar von der Sünde abkehren, zu Gott hinwenden und die volle Verantwortung für ihre Abhängigkeit übernehmen. Niemand hat ihn mit Pistole vor dem Kopf gezwungen, Drogen zu nehmen. Es war seine Entscheidung. Du spürst all diesen Schmerz und diese Verwirrung in dir, aber meine liebe Freundin, aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass sich nichts ändern wird. Du ermöglichst es, deinem Ehemann abhängig zu bleiben. Doch du kannst keine Verantwortung für deinen Mann übernehmen. Er muss selbst frei werden wollen. Es gibt eine Stelle in Goiás, da war ich schon mal, dort schaffen sie es erfolgreich, Menschen von Drogen freizukriegen, und zwar dauerhaft. Ich kann dich dahin vermitteln. Nächste Frage. Ich möchte wirklich gute Fragen für Matthäus raussuchen, damit ich auch was lerne. Ich liebe es zu lernen. Die Frage bezüglich Sündenbekenntnis. Ich glaube, dass ich auch zu Hause vor Gott meine Sünden bekennen kann. Stimmt das? Antwort von Matthäus. Ja, du kannst deine Sünden zu Hause vor Gott bekennen. Aber die Bibel rät den Aposteln auch, dass sie einander die Sünden bekennen sollen. Es geht nicht darum, dass jemand da ist, dem du alles erzählst, und du musst nicht um Vergebung bitten. Hier gibt es oft ein Durcheinander, das eine ist bekennen, das andere ist um Vergebung bitten. Gott um Vergebung zu bitten macht keinen Sinn, denn in Jesus Christus ist Vergebung. Was Jesus tat, bringt Vergebung. Unsere Sünden zu bekennen bedeutet, dass ich meine Fehler anerkenne, für mich, nicht für Gott. Warum? Weil Gott in mir keine Sünde mehr sieht. Aber ich brauche das, weil es mich heilt. Wenn ich meine falschen Handlungen und Gedanken bekenne, bringt mir das Klarheit. Wenn ich das einem Bruder bekenne, bitte ich zugleich um Rat, wie ich besser damit umgehen kann. Klar bekenne ich das auch vor Gott, aber im Glauben sind wir alle eins vor Gott. Wir können einander helfen. Manchmal verhalte ich mich nicht freundlich meiner Frau Isabella gegenüber. Da tut es mir gut, dies bei Geschwistern zu bekennen. So werde ich klarer. Nächste Frage. Gibt es einen geistlichen Kampf im neuen Bund? Antwort von Reinhard. Nein, nicht so, wie die Kirche es uns lehrt. Ich erkläre euch, was ich verstehe. Epheser 6 ist die einzige Stelle, auf die sich die Menschen aus der Sicht des alten Bundes heraus berufen, wenn sie vom geistlichen Kampf reden. Aber wir müssen begreifen, dass das Kreuz alles verändert hat. Alles veränderte sich mit dem Kreuz, Leute. Was also ist geistlicher Kampf im neuen Bund? Es geht einzig und allein um die Tricks, die Lügen des Teufels, mit denen wir im neuen Bund zu tun haben. Das ist klar der Kampf. So steht es auch in Epheser 6. Satan hat nichts außer Lügen, Tricks und falsche Gedanken. Das ist der einzige Kampf, den wir haben. Was macht Satan? Du hast gesündigt, Gott mag dich nicht mehr. Und wir glauben das. aber nein. Ich bin rein in Christus, danke Jesus, egal was ich getan habe. So nehmen wir den Helm des Heils, danke Jesus. Wir nehmen das Schwert des Geistes. Jesus, in dir bin ich eine neue Schöpfung, ich bin frei von Sünden. Die Lügen Satans in unseren Herzen, das ist unser einziger Kampf. Wenn wir seine Lügen glauben, werden wir im Herzen gebunden. Sonst hat der Teufel keine Macht. Aber Reinhard, in Epheser 3 steht, wir sollen dem Feind keinen Raum geben. Schau den Zusammenhang an. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Wenn ich mit Ärger im Herzen lebe, gibt das Satan zwar keine Autorität über mich, aber es gibt ihm die Möglichkeit einzugreifen, da mein Herz eingenommen ist von Ärger. So schaue ich weg von Gott, ich schaue auf mich selbst. Es ist so einfach, mich mit seinen Lügen zu füllen. Die Sünde gibt Satan die Möglichkeit, aber keine Autorität. Deshalb müssen wir als weise Kinder des Lichts leben. Wir brauchen seinen Lügen nicht zu glauben. Nächste Frage. Wie lerne ich, jemandem etwas zu sagen, wenn der Heilige Geist mir ein Wort der Weisheit für jemanden gegeben hat? Antwort von Matthäus. Ganz einfach. Du sagst, hi, geht's dir gut? Ich möchte etwas in dein Leben hineinsprechen. Okay, ich möchte erst unterscheiden zwischen den Menschen. Erstens, Menschen, mit denen ich eine besondere Beziehung habe. Zweitens, Menschen, von denen ich weiß, dass sie Christen sind. Und drittens, Menschen, von denen ich nicht weiß, ob sie Christen sind. Bei der ersten und zweiten Gruppe ist das sehr einfach. Der Heilige Geist hat mir diesen Eindruck gegeben. Ich wollte dir das nur mitteilen, macht das Sinn für dich? Wenn es für den anderen keinen Sinn macht, sag, tut mir leid und fertig. Wenn ich bei jemandem nicht weiß, ob er ein Christ ist, handle ich folgendermaßen. Wir waren einmal in einem Einkaufszentrum, um für Menschen zu beten. Ich spürte ein prophetisches Wort für eine Person und wusste nicht, ob er ein Christ ist. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs. Ich fragte, entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut? Störe ich? Ich hatte eine Wahrnehmung für Sie, wenn Sie einen Moment Zeit hätten. Der Mann wurde neugierig. Er unterbrach mich nicht, also redete ich weiter. Ich bin Matthäus. Ich glaube, dass ich eine Intuition für spezielle Menschen habe. Ich möchte nicht mit dem Gewehr der Bibel kommen und Menschen zu Christen machen. Der Geist Gottes hat mir ein Wort der Erkenntnis gegeben. Er hat mir aber nicht aufgetragen, diesen Menschen in meine Religion zu bekehren. Dann bringe ich das prophetische Wort zu ihm, ohne ihn irgendwo hinbringen zu wollen. Danach frage ich, ob das Sinn macht für ihn. Der Mann fragte, woher kommen Sie? Woher wissen Sie das? Ich fragte, Entschuldigung, macht es denn Sinn für Sie? Er antwortete, hören Sie, in ein paar Wochen kann es Sinn machen. Ich hoffe es. Es ging um seine Arbeit, die sehr kreativ werden würde. Geht zu den Menschen und setzt frei, was in euch ist. Gott sagt nicht, dass der andere das annehmen muss. Lass den anderen frei. Nimm es nicht persönlich, wenn jemand sagt, es macht keinen Sinn. Auch wenn es zu ungenau war. Du wirst lernen, es nächstes Mal genauer zu formulieren. Ich glaube nicht, dass wir wie verrückt jedem predigen müssen. Ich glaube, wenn wir den Menschen einfach dienen, kann das Leben anderer verändert werden. Ergänzung von Reinhard. Wenn die Botschaft nicht auf drei Weisen gepredigt wird, hat alles keinen Sinn. Erstens muss das Evangelium übernatürlich gepredigt werden durch Prophetien, Worte der Weissagung, Wunder, Heilungen und Zeichen. Wenn das nicht Teil der Botschaft ist, haben wir gefehlt. Zweitens müssen wir die frohe Botschaft durch Worte verkünden. Dadurch wird das Herz der Menschen geöffnet und sie verstehen. Du bist ein Sünder, du bist verloren. Jesus zahlte für dich. Drittens muss unser Leben eine Predigt für die Menschen sein. Wir sind lebendige Briefe, geschrieben nicht von Menschenhand. Wenn du nicht lebst, was du predigst, lass es bleiben. Danke fürs Zuhören.